Hörst Radio Frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio Frei. Reibungspunkt. Die politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Es ist kurz nach neun, ich bin gerührt und Andi weiß warum. Ja, das war großartig, diese Überleitung so, der Schleimkeim-Song im Abklang. Und wir könnten sozusagen ja gleich mit dem Schleimkeim-Song einsteigen, aber würden gern zumindest noch Hallo sagen nach Funkwerkland. Ja, danke. Grüße an Dr. Mahatmas Liederstunde samt Gästen und The Wall. Ja, die letzte Band. Ich fand die ja gar nicht so langweilig. Also, könnte natürlich schon revolutionärer sein, aber. Aber dazu schöner. Sind wir jetzt auch da. Dann geht's halt gleich weiter mit der Revolution. Oder auch einfach dem Schleimkeim-Song der Woche. Damit könnten wir jetzt auch einfach weitermachen mit Spitzel. Passend zur Sendung, wie ihr dann später noch hören werdet. Genau. Schleimkeim-Song der Woche heute mit Spitzel und das ist eines unserer Themen heute, denn wir schließen uns dem Medien-Mainstream ein wenig an und werden über den Verfassungsschutz reden, beziehungsweise über eine Kundgebung, die am Samstag stattfindet, mit dem Thema Verfassungsschutz auflösen. Genau. Und nicht nur damit beschäftigen wir uns, sondern auch noch ein bisschen mit dem Paragraphen 129a des Strafgesetzbuches. Der ja einigen vielleicht auch bekannt ist als der Paragraph, mit dem halt gegen die politischen Gegner und Gegnerinnen, sogenannte Systemoppositionelle, vorgegangen wird. Dazu gibt es in der nächsten Woche eine Veranstaltung der Roten Hilfe. Wir werden uns noch ein bisschen mehr hier in der Sendung mit dem Paragraphen beschäftigen, vielleicht so mit seiner Geschichte, Herkunft, um auch vielleicht so, ja, einzuladen zu der Veranstaltung, wo bestimmt dann noch viel interessantere Informationen dazu kommen. Aber Wir können ja heute Abend hier mal versuchen, so einen kleinen thematischen Einstieg zu geben. Einen kleinen thematischen Einstieg können wir auch zu einer anderen Veranstaltung nächste Woche Mittwoch geben. Da gibt es nämlich sogar zwei Veranstaltungen an einem Abend zur selben Uhrzeit zum fast selben Thema. Erfurt ist eine komische Stadt, was abends Weggehen angeht. Manchmal findet eine Woche lang nichts statt an Abendveranstaltungen und dann sind zwei zum selben Thema zur selben Zeit. Es geht um die Protokolle der Weisen von Zion. Wahrscheinlich das große antisemitische Pamphlet, was es gibt. Und dazu gibt es nächste Woche eine Veranstaltung in der kleinen Synagoge und in der offenen Arbeit jeweils am Mittwoch 19.30 Uhr. Und was es mit den Protokollen der Weisen von Zion auf sich hat, darüber werden wir zumindest mal ansatzweise reden und werden allerdings auch den Hauptpart den Leuten nächste Woche überlassen. Was ich mich ja gerade noch so frage, ist, wie das gemeint war, dass wir sozusagen die Sendung musikalisch ans Wetter anpassen. Also wir hören ja aufmerksam zu, wenn Dr. Mahatmas Liederstunde ist. Und ich glaube, ich weiß, was er gemeint hat. Ich habe da noch auch drüber gerätselt, aber ich bin ja froh, wenn du das verstanden hast. Mit so Reibungspunkt und jetzt dem Wetter draußen habe ich nicht ganz die Verbindung gedanklich hinbekommen. Ich glaube einfach, Baby, it's cold outside. Das ist, glaube ich, so. Ja, und das wusste Dr. Mahatma zum Glück, dass wir das spielen wollen. Zumindest spielen wir es. I really can't stay. Betty, it's cold outside. I've got to go away. Betty, it's cold out there. This evening has been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hand there just like my mother will start to beautiful worry. What's your hurry? And father will be pacing the listen floor. To that fireplace roar. So really I better scurry. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a why don't you put some records on while I pour? And the neighbors might think Betty, it's bad out there. Say, what's in this tune? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. True breakfast bed. I'll take your hat. Your hair looks red. I ought to say no, no. Mind no, if I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Ah, oh, but it's cold. I say it's cold out there. The welcome has been. How lucky that you dropped in. So nice and warm. Look out that window. At that storm. My sister will be suspicious. Your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Oh, never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze out there. Say, lend me your comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to there's me? There's bound to be time to think sorrow. Of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and died, I really can't stand. get over that old love. Oh, but it's die Affäre um die in den nationalsozialistischen Untergrund gegangenen Thüringer Neonazis und die Spur ihrer Morde und Anschläge führt gerade einmal wieder vor Auge, welch Gefahrenpotenzial von Nazis ausgeht. Im Rahmen der Untersuchungen und Recherchen gerät auch der Thüringer Verfassungsschutz in den Fokus. Was soll mit dem Verfassungsschutz geschehen? VS auflösen, Rassismus bekämpfen, den antifaschistischen Selbstschutz organisieren, ist der Titel einer Kundgebung, die am Samstag ab 14 Uhr am Hirschgarten stattfinden wird. Am Telefon ist Kalle, der die im Kundgebungstitel gestellten Forderung auch vertritt. Hallo Kalle. Hallo Andi. VS auflösen, ist da nicht doch so ein bisschen zu hart und über das Ziel hinausgeschossen? Ich denke, dass es das nicht ist. Der Verfassungsschutz, konkret der Verfassungsschutz Thüringen, hat hat seine Aufgabe, die Verfassung zu schützen, bis jetzt weniger Ehre gemacht, als dass er selber dazu beigetragen hat, dass diese Verfassung angegriffen wird von Neonazis. Das hat schon in den 90er Jahren angefangen, als der Thüringer Verfassungsschutz den Thomas Dienel damals massiv finanziert hat, der mit dem Geld vom Verfassungsschutz nach eigenen Angaben eine Kampagne gegen den antifaschistischen Gewerkschafter finanziert hat. Das ging weiter mit dem Tino Brandt, der an die 200.000 D-Mark damals vom Thüringer VS bekam und die in den Aufbau der Anti-Antifa Ostthüringen, später des Thüringer Heimatschutzes, gesteckt hat, wo ja auch die jetzt gerade festgenommenen bzw. gestorbenen Neonazis, die Morde der vergangenen Jahre begangen haben, aus hervorgegangen sind. Und ich weiß nicht, selbst wenn man das Ziel dieser Organisation, die Verfassung vor irgendwelchen Feinden schützen, ernst nimmt, ist anscheinend diese Organisation nicht dazu geeignet, das zu tun. Insofern kann man sie ruhig abschaffen. Und darüber hinaus kann man auch grundsätzlich sagen, oder darüber hinaus würde ich grundsätzlich sagen, dass so eine intransparente Organisation wie ein Geheimdienst sich mit einer demokratischen Partizipation Gesellschaft sowieso nicht versteht. Es war ja nicht umsonst eine der Forderungen von 89, nicht die Stasi aufzulösen, sondern, das kann man heute noch den Bürgerkomitees nachlesen, die Forderung war damals, die Geheimdienste aufzulösen. Und wenn, was fürs Beispiel der offenen Arbeit Erfurt gilt, dieselben Leute, die schon zu Ostzeiten vom Geheimdienst bespitzelt wurden, die heute auch wieder vom Geheimdienst bespitzelt werden, dann heißt es umso mehr, dass man den Laden zumachen sollte und besser früher als später. Und wenn man ihn dann zumacht und die Bürgerkomitees ihn aufarbeiten, was er gemacht hat, dann wird man mal sehen, was der Laden gemacht hat. Aber solange das nicht passiert, ist er halt intransparent. Er hat auf jeden Fall Mist gebaut. Wie viel Mist gebaut er hat, wird man nur rauskriegen, wenn man ihn auflöst. Jetzt hast du gerade gesagt, was der Verfassungsschutz alles macht. Was er unter anderem macht, ist Bildungsarbeit. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Aber gerade kann man in der Gropius-Schule in Erfurt noch eine Ausstellung zu Extremismus sehen, die vom Verfassungsschutz organisiert wurde und betreut wurde. Karte, was macht der Verfassungsschutz in der Bildungsarbeit? Das würde mich auch stark interessieren, was der dazu und was der dazu suchen hat. Also was er tut, ist seine völlig unwissenschaftliche und rein politisch motivierte Logik vom Extremismus von zwei Seiten aus die Demokratie angreift, in die Köpfe der jungen Menschen versuchen zu prügeln mit einer didaktisch sehr schlecht gemachten Ausstellung, die zudem noch auf einem Stand der 80er Jahre ist, wenn man sich mal anschaut, wie die Propagandamittel da gezeigt werden. Und er macht Quatsch da. Kann man deine Frage beantworten. Und der gehört da eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht hin, weil Bildungsarbeit dürfte auch nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, sondern wahrscheinlich anderer Behörden oder Institutionen. Ja, für meine Begriffe sollte das eigentlich so sein, dass für Bildung halt Bildungsträger zuständig ist, die Schule zuständig ist, aber dass der Staat da sozusagen im Grunde eine polizeiähnliche Behörde in die Schule schickt, um den Schülerinnen da die Sicht der Staatsmacht nahezubringen, halte ich für einen Skandal, schlicht und einfach. Kommen wir nochmal zurück zur Kundgebung. Der zweite Teil des Kundgebungsmottos ist Rassismus bekämpfen. Also das mit dem Verfassungsschutz haben wir gerade schon so ein bisschen geklärt, dass es problematisch sein könnte. Aber jetzt frage ich mich, was hat der Verfassungsschutz denn eigentlich mit Rassismus zu tun? Der Verfassungsschutz direkt ist damit, glaube ich, nicht unbedingt gemeint. Rassismus bekämpfen ist im Moment für meine Begriffe absolut geboten, weil man darf nicht vergessen, dass halt das, was diese drei Nazis da gemacht haben, oder vier oder fünf, wie auch immer, einfach die größte zusammenhängende organisierte Mordserie war, die an Migranten in Deutschland begangen wurde. Die haben halt eben Leute mit Migrationshintergrund umgebracht und das hat weder die Öffentlichkeit bemerkt, noch hätten wir das bemerkt, noch hat die Polizei das bemerkt. Die hat ja in Richtung Schutzgelderpressung und solche Geschichten ermittelt. Die Presse hat auch so darüber berichtet. Ich meine, es waren Ausländer, insofern muss da auch irgendwas Zwielichtiges dran sein. Waren wahrscheinlich die Gedanken, die sich da die Leute, die ermittelt und berichtet haben, darüber gedacht haben. Und das zeigt einfach nochmal mehr, wie stark Rassismus in dieser Gesellschaft verankert ist. Da werden 8 Migrantinnen umgebracht. Und was sagt der Diskurs? Der Diskurs sagt, das wird schon unter denen gewesen sein. Es wird schon ihre Schuld gewesen sein. Insofern ist es also absolut geboten, sich jetzt auf die Seite der Betroffenen zu stellen und gegen Rassismus nochmal viel mehr anzukämpfen, als das bis jetzt geschehen ist. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was macht man gegen Nazi-Terror, der einen auf der Straße begegnet, wenn man mit staatlicher Hilfe nur bedingt rechnen kann? Also ich erinnere mich so ein bisschen zurück, vielleicht kannst du das nochmal ausführen. In Erfurt war in der Triftstraße vor ein paar Jahren ein Vorfall, wo jemand ermordet wurde. In der Triftstraße wurde im Jahr 2003 ein mittelalter Mann aus der Punkerszene, einem Nazi, derart verprügelt, dass er daran verstorben ist. Und weitere Leute wurden an dem Tag von eben diesem Nazi angegriffen. Die Erfurter Staatsanwaltschaft und das Gericht haben es geschafft, diesen Fall bis 2008 liegen zu lassen. Und dann gab es dank einer günstigen Sozialprognose und was weiß ich was, eine Bewährungsstrafe für den Täter. Also ein Nazimörder läuft in Erfurt frei rum. Das ist ein Skandal. Gerade wenn man bedenkt, dass einer der damals Angegriffenen zu der Zeit, als der Prozess war, eine Haftstrafe verbüßt hat, allerdings wegen Schwarzfahren, wegen einer nicht bezahlten Strafe für Schwarzfahren. Das zeigt doch, wie viel vom Staat in Sachen Antifaschismus zu erwarten ist und zeigt, dass man halt irgendwie sich selber kümmern muss. Wie kann man sich denn selber kümmern? Weil das ist ja auch eine der Forderungen in dieser Kundgebung, den antifaschistischen Selbstschutz zu organisieren. Was kann man denn darunter verstehen und was könnte man darunter verstehen? Da sprichst du natürlich eine schwierige Frage an. Was das genau heißen soll, kann ich im Moment auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es notwendig ist, sich zu organisieren, sich zusammenzutun und sich dagegen zu wehren, dass sowas passiert. Da kann man vielleicht sagen, und damit wären wir auch schon am Ende des Interviews, dass diese Möglichkeit, sich zu informieren, natürlich auf vielfältige Ebenen besteht. Also man kann einfach zu dieser Kundgebung kommen am Hirschgarten ab 14 Uhr oder man kann auch auf den einschlägigen Internetseiten nachschauen, zum Beispiel bei sabotnik.blogsport.de oder veto.blogsport.de. Und die lokale Antifa-Gruppe macht an diesem Abend, am Samstag, am 19.11. ab 19 Uhr ein offenes Antifa-Plenum im Veto. Und da geht es wahrscheinlich genau um solche Sachen auch. Wie kann man sich organisieren? Wie kann man vielleicht auch in Strukturen hineinkommen, wenn man vorher nicht so den Zugang dazu hatte und kann versuchen, sich mit anderen Leuten zusammenzutun? Und insofern gibt es wahrscheinlich einige Möglichkeiten, da zumindest mal das anzustoßen. Und ein guter Anfang ist wahrscheinlich wirklich erstmal am Samstag 14 Uhr auf den Hirschgarten zu kommen und sich dort mit anderen Leuten zu treffen. Sonntags in der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt.

wenn zur Ruhe die Glocken läuten, Kneipen nur ihr Licht vergeuden. Dann wird's in Couch-Ecken beschaulich, das ist dann die Zeit, da trau ich mich hinaus, um nachzusehen, ob die Sterne richtig stehen. Abendstille überall bloß, manchmal lachen wie ein Windstoß über ein Mattscheibenspäßchen, jeder schlürft noch rasch ein Gläschen und stöhnt über seinen Bauch und unseren kranken Nachbarn auch. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, ba, ba, be. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, ba, ba, be. Das war Franz Josef Degenhardt. Ja, eigentlich ziemlich früher mal, glaube ich, mehr als heute bekannter Liedermacher der Linken, muss man sagen, der westdeutschen Linken, jetzt vor mittlerweile 3 Tagen gestorben, in einem doch recht hohen Alter, glaube ich. Ich bin jetzt, schaffe es nicht, das auszurechnen, auf jeden Fall in einem Alter, wo man halt so stirbt dann irgendwann. Ja, hat schöne Musik gemacht, die, würde ich sagen, so ein bisschen das zusammenbringt, diese spießbürgerliche Gemütlichkeit, die aber gleichzeitig so ätzend karikieren, also wie so ein deutscher Sonntag dann so ist, wenn sich alle vollgefressen irgendwie irgendwo ihre Ruhe gönnen und ja, nichts von irgendwas mitbekommen wollen. Wahrscheinlich kann man sich vorstellen, ich weiß es jetzt nicht so genau, und aus dem kleinen Wikipedia-Artikel, den ich jetzt vor mir habe, wird es auch nicht so erkenntlich, ob Franz Josef Degenhardt auch mal mit den Geheimdiensten zu tun hatte, also bespitzelt wurde sozusagen oder überwacht. Auf jeden Fall gab es eine Zeit, Ende der 70er Jahre, auf die wir nachher nochmal zurückkommen werden, wo es verboten war, seine Lieder zu spielen, weil die halt zu kritisch waren für die damalige Zeit. Ja, aber heute dürfen wir sie ja zum Glück spielen. Und haben das, glaube ich, auch ganz gerne gemacht. Was machen wir denn als nächstes vielleicht? Womit geht's hier weiter? Auf unserem kleinen politischen Magazin bei Radio Frei. Na, wenn du gerade so damit kokettiert hast, dass die Sonntagsgemütlichkeit der Deutschen so fürchterlich ist, es gibt ja innerhalb der nächsten Wochen durchaus auch Möglichkeiten, den Sonntag anders zu gestalten. Also man könnte vielleicht nächstes Wochenende sich eine Mitfahrgelegenheit suchen und ins Wendland fahren. Oha, ja, das können wir machen, ne? Aber hast du da richtig Ahnung von? Nee, aber andere haben die bestimmt und vielleicht wissen wir ja, wo diese anderen sind, die Ahnung haben. Bestimmt, also man kann in Erfurt bestimmt auch noch Leute finden, mit denen man sich zusammenschließen kann, um dorthin zu fahren. Und es gibt nämlich ganz großen Bedarf an Mobilisierung und um Leute zu mobilisieren und möglichst viele Leute daher zu schicken, gibt es unter anderem Mobilisierungs-Jingles. Und wir spielen jetzt mal ein Mobilisierungs-Jingle für den Castor. Am Donnerstag, den 24. November, startet der Transport von 11 Atommüllbehältern aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage in La Hague ins Zwischenlager nach Gorleben. Er könnte schon am 26. November in Dannenberg ankommen, wo er dann auf die Straßenstrecke verladen wird. Es ist der 13. Castortransport ins Wendland. 6 Monate nach der nuklearen Katastrophe in Japan ist die Situation in Fukushima immer noch nicht unter Kontrolle. In der Asse liegen weiterhin tausende undichte Atommüllbehälter. In 20.000 Jahren werden sie noch halb so giftig sein wie heute. Niemand kann in so einem Zeitraum für Sicherheit garantieren. Während die Bundesregierung jetzt von einer ergebnisoffenen Endlagersuche redet, wird Gorleben weiter ausgebaut und nukleare Brennstoffe und Atomtechnologie fürs Ausland produziert. Wir glauben ihren Lügen nicht, wenn sie von Ausstieg sprechen, denn sie haben gezeigt, dass es ihnen nicht um unser Leben, sondern um die Interessen der Energiekonzerne geht. Machen wir ihre Atompolitik undurchführbar. Castortransport heißt Widerstand. Ab dem 24. überall entlang der Transportstrecke. Großkundgebung am Samstag, den 26. um 12.30 Uhr am Verladekran in Dannenberg. Weitere Infos www.gorleben-castor.de. Ich las es in der Zeitung, Ich hör's im Radio, saß in der Glotze, meiner Kneipe sowieso. Hatte immer vor zu kommen, hatte immer vor zu schreien. Hatte immer andere Dinge, konnt's mir immer noch verzeihen. Ich habe viel zu lange geschlafen, aber jetzt bin ich aufgewacht. Der Letzte war der Letzte, es liegt in unserer Macht. Ja, wenn der Zug heute kommt, ja, dann bin ich nicht alleine. Wenn der Zug heute kommt, liegt in unserer Macht, yeah. Hier geht's nicht nur um Abfall, den man unter den Teppich schiebt. Es längst nicht mehr um Kosten oder andersrum Profit. Nicht mehr um Argumente gegen Taubheit und Betrug. Parlamente, zerbrochen ist der Krug. Absolut nicht um Randale, auch wenn die Presse davon spricht. Unrecht zu Recht wird, da ist Widerstand Pflicht. Wenn der Zug heute kommt, ja, dann bin ich nicht allein. Wenn der Zug heute kommt, schütteln wir ihn wieder heim. Ja, wenn der Zug heute kommt, da mit seiner strahlenden Frau, ja, dann kommt er hier nicht durch. Es liegt in unserer Macht, yeah. Bullen, wenn ihr wollt, Knüppelwasserwerfer und mit Panzer angerollt. Wir kommen immer wieder und wir haben Fantasie. Was immer ihr zerknüppelt, unseren Widerstand. Nie, wenn der Zug heute kommt, ja, dann bin ich nicht alleine. Wenn der Zug heute kommt, schicken wir ihn wieder heim. Ja, wenn der Zug heute kommt, da mit seiner strahlenden Fahrt, kommt er hier nicht durch. Es liegt in unserer Macht. Es liegt in unserer Das war Milch und Blut mit Wenn der Zug heute kommt, ein Lied passend zum Castor Transport 2011. Genau, der ja dann, wie wir in dem Mobilisierungsjingle vorher gehört haben, demnächst erwartet wird. Und was ja, was man so im letzten Jahr gehört hat, was ja wirklich sehr, naja, wenn man von sowas reden kann, anlässlich so ein, so eines Ereignisses wie eines Castortransports, der ja ein großes Ärgernis darstellt. Aber andererseits soll ja der Protest im Wendland auch so eine wirklich interessante Erfahrung sein, weil es da so viele verschiedene Gruppen der Gesellschaft mal zusammenbringt, gemeinsam gegen etwas auf die Straße, in den Wald, was auch immer da alles so ist. Ich glaube, viel Wald, wenig Straße, weil da darf man dann nicht drauf, da ist ja dann weiträumig Demonstrationsverbot immer drumherum. Jedenfalls viele Gruppen zusammenbringt, die man, mit denen man sonst vielleicht nicht gemeinsame politische Kämpfe führt, so zum Beispiel die bäuerliche Notgemeinschaft ist mir da noch aus Erzählungen im Ohr, dass die für Begeisterung gesorgt hatte. Das sind halt so die Bauern des Wendlandes, die halt natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass irgendwie Atommüll nicht in ihre, in dem Boden, auf dem sie halt ihre Lebensmittel da ja züchten. Anbauen war das Wort, das ich gesucht habe. Genau. Die halt da ein großes Interesse haben, dass es nicht ist. Und die dann auch ja, durchaus militant, kann man so sagen, sich dagegen zur Wehr setzen, halt mit ihren Schleppern da irgendwelche Straßensperren zusammenstellen. Und dann stehen halt so diverse landwirtschaftliche Großgeräte irgendwie rum und verhindern, dass dann halt so der Castor da ins Wendland rollt. Und das soll, ist mal ein anderer Anblick als, ja, so von anderen Demos wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch ganz interessant, sowohl verschiedene Leute zu haben, als auch die Masse irgendwie mal anders zu haben und irgendwie so das Ganze überregional zu sehen, wenn aus verschiedenen Gegenden Leute angesollt kommen, die ja meistens auch ganz oft eigene Erfahrungen von den politischen Kämpfen vor Ort haben, die einen ja schon irgendwie so prägen und wo man von anderen Leuten vielleicht auch einfach profitieren kann oder sich da austauschen kann drüber. Kann spannend sein. Das Dumme ist bloß, das ist, ja. Immer in der kalten Jahreszeit. Also es ist immer in der kalten Jahreszeit und es ist ja auch immer schon so mit Gegenwehr zu rechnen von Seiten des Staates und die Polizei setzt, also die Castro-Transporte sind ja durchaus auch dafür bekannt, dass ein Riesenaufgebot an Polizei eingesetzt wird und dass man mit denen auch viel zu tun hat und ja, da gehen ja ganz oft auch nicht so schöne Bilder durch die Presselandschaft. Genau, die wie die Polizei da diesen Castro-Transport dann letztlich durchsetzt im Wendland. Ja, aber nicht nur das beschäftigt uns. Einige, vielleicht die meisten Leute, die uns gerade nicht hören, sind hoffentlich auf einer der Veranstaltungen heute Abend, die auch in Erfurt da zum Thema stattfinden. Da geht es gerade so um den aktuellen Castro-Transport. Wer uns zuhört und dort nicht ist, kann sich aber auch noch informieren. Es gibt auch dazu eine Internetseite, speziell vom... Ja, ich weiß gar nicht mehr von wem alles, aber die heißt graustufen.blogsport. Das ist so die Thüringer Mobilisierungsseite gegen Castro-Transporte. Also jetzt aktuell im Wendland und wer sich erinnert, ich weiß gar nicht mehr, im Februar fuhr ja auch ein Castor durch, relativ unbemerkt durch Thüringen. Und auch dort wurde auf dieser Seite halt mobilisiert gegen den Castor und wenn ich mich ganz recht erinnere, musste der auch mal ganz kurz stehen bleiben, immerhin in Thüringen. In Thüringen ist das Potenzial, glaube ich, auch einfach nicht so hoch an Leuten, weil das Thema Atom ist hier nicht angekommen so wirklich. Ich meine, man hat halt kein Atommüllendlager vor der Haustür, wie es halt in anderen Gegenden ist. Ja, da muss anscheinend noch ein bisschen was passieren an Problembewusstsein, aber da passiert einiges. Okay, jetzt habe ich auch wieder genug geredet. Das tut mir leid, wem jetzt die Ohren bluten. Dafür kommt jetzt schöne Musik, würde ich sagen. Katzenjammer, sag ich. Katzenjammer sagen, glaube ich, andere vielleicht. Hören wir da mal rein. Don't you put yourself on the throne no more. Play, my darling, play. Ja, hallo? Wer ist denn da? Ja, wir liefern Instrumente. Na, dann kommen Sie hoch. Jo, da sind wir auch schon. Das Mumovic Disco Orchestra. Geliefert wird auf die Freifläche in der Gotthardstraße 21. Am Freitag, dem 18. November. Einlass ist 21 Uhr. Mehr unter radio-frei.de. Das war der Werbeblock. Der Werbeblock geht weiter oder beginnt oder wie auch immer. Morgen auf der Freifläche bei Radio Frei hier in der Gotthardstraße 21 spielt das Mumovic Disco Orchester und viel Balkan Brass Beat Musik wird die Tanzschuhe zum Schwingen bringen und zum auf dem Boden hin und her stampfen und ich dachte wälzen. Man kann sich vielleicht auf dem Boden wälzen, aber ich hoffe ja, dass es so voll wird, dass die Leute sich nicht mehr wälzen können, sondern einfach nur wild hin und her zucken in rhythmischen Bewegungen und sich darüber freuen, was für eine abgefahrene, tanzbare Musik da vorne auf der Bühne vonstatten geht. Und ja, kommt vorbei. Es lohnt sich wahrscheinlich. Ab 21 Uhr sind die Türen offen und ich schätze mal so ein Stündchen später oder so wird es dann wahrscheinlich losgehen. Toll wird's. Mit dem Rumgewälze. Ich freue mich drauf. Das ist schön, das ist schon Wesen. Auf jeden Fall, einer freut sich, das ist gut. Nein, das wird schon bestimmt ganz nett. Ja, und tanzen ist ja immer gut, fast immer, wenn man dann... Meist schon. Ja, ne, wenn man schon einen schönen, ja, das schönen ist, Anlass hat. Das ist ja auch nicht so wie Swing-Tanzen oder sowas, wo man dann... Nicht sowas Kompliziertes. Nicht sowas Kompliziertes. Zuckt dann einfach von ganz alleine, weil die Klarinette einem durch den Körper piept oder so ähnlich. Oder so. Ich stelle mir alles zu sehr bildlich vor, ich sollte damit aufhören. Ich habe mir schon dieses Gezucke vorhin, das Andi beschrieben hat, vorgestellt, dass ja. Die Zitterelle auf dem Boden der Freifläche. Morgen ab 21 Uhr zu erleben mit dem Ab-Einlass und dann 22 Uhr wildes Hin- und Herzucken hier zu coolen Balkan Brass Beats. Angeschwitzte wahrscheinlich auch, weil man darf das Fenster nicht aufmachen, sonst sind die Nachbarn genervt. Ja, es wird schlimm werden. Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe die schon mal gesehen und da haben also zumindest auf der Bühne haben alle geschwitzt und ich glaube, die Leute, die zugehört und getanzt haben, auch. Wollen wir vielleicht nochmal einfach reinhören, dieses Mumovic Disco Orchester? Ja, ich sehe doch wieder, was zuckt und es ist Andis Finger. Er zuckt nach. Das sind sie nämlich. Yeah. Ich merke, ich muss noch ins Konditionstrainingslager bis morgen, um fit zu sein hier für Movic Disco Orchester morgen auf der Freifläche ab 21 Uhr. Und wir sind weiter im Veranstaltungsblock, während Jule noch Schwerluft holt. Ja, ich bin... muss ja erstmal wieder zur Atmung kommen nach diesem fünfminütigen Rumgetanze hier. Der Andi hat mich gezwungen. Sag ich mal. Der Beat hat dich gezwungen, der Balkan Press Beat. Nicht ganz so tanzbar, aber auch sehr interessant wird eine Veranstaltung am nächsten Dienstag wahrscheinlich werden. Und dabei geht es um den Paragraphen 129. Drei kleine Ziffern mit einem ineinander geschlungenen Doppel-S sozusagen davor, die für viele Leute ganz schön viel miese Sachen bedeutet haben. Was ist der Paragraph 129 denn eigentlich? Ja, vielleicht muss man sagen, aus welchem Gesetzbuch er ist. Aus dem Strafgesetzbuch ist er nämlich. Ja. Er will die Grundlage für dann doch das staatliche Handeln gegen bestimmte Straftaten, die da halt in diesem Strafgesetzbuch festgeschrieben wurden. Wenn man hier mal so, wir haben ja den Flyer vor uns liegen, da kann man jetzt mal drauf gucken und findet so ein paar Stichworte, sowas wie... Entstehungsgeschichte. Ich hätte jetzt gesagt Entstehungsgeschichte, weil das Interessante daran ist, dass dieser Paragraph 129 eine ganz lange Geschichte auch schon hat. Also so lange, wie es halt irgendwie, ja, sag ich mal, kritische, den Staat in Frage stellende Bewegungen gibt. Also es gab schon die ersten so Gesinnungsparagraphen, nennt man das, also mit denen halt eine politische Haltung verfolgt wurde und nicht eine konkrete Handlung von irgendeiner Vereinigung. Gab schon ja, zu Zeiten, als so die bürgerliche Revolution halt losging irgendwie in Deutschland, so die Anfänge der Arbeiterbewegung hatten damit schon zu tun, ich weiß jetzt nicht, welcher Arbeiterführer, ich glaube Liebknecht und der andere waren schon wegen dem im Festungshaft, also nicht wegen dem 129, aber so einem ähnlichen Paragraphen, den es schon zu Zeiten des Kaiserreiches gab. Dann in der Weimarer Republik gab es wiederum einen ganz ähnlichen Paragraphen, der auch die Agitation der, sag ich mal, Arbeiterbewegung, der, wie manche es auch nennen, der progressiven Anteile in einer Gesellschaft unter Strafe stellte. Also das Werben auch für die Vereinigung oder dort Mitglied zu sein und so weiter. Und dann letztlich auch im Nachkriegsdeutschland, nach 45, gab es dann im Strafgesetzbuch den 129, das ist die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, die unter Strafe steht. Ergänzt wurde das dann 76, was dann eher so linke Gruppen betrifft, im Zuge vom Deutschen Herbst und der Roten Armee-Fraktion wurde dann halt auch noch sogenannter 129a eingeführt. Die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wurde da unter Strafe gestellt, aber auch das Werben oder ja, was auch immer, also keine konkrete Handlung, sondern eher so ein in der Nähe sein von, Mitglied sein bei, ohne dass den Leuten, denen halt diese Straftatbestand vorgeworfen wurde, da wirklich irgendwas getan haben, sondern eher dient dann mehr dazu, ja, dass man überhaupt so einen Anfangsverdacht gegen jemanden in der Hand hat, da auch das Umfeld ausleuchten kann und ja dann auch andere rechtliche Möglichkeiten hat als in so einem anderen Strafverfahren, sag ich mal. Und eigentlich ja ganz interessant an diesem 129a ist, dass es da eigentlich so gut wie nie zu Verurteilungen kommt. Also das ist ja, wird ja ganz oft angewandt und dann wird das Verfahren eingestellt, nachdem Informationen erhalten wurden. Genau, dann hat man erstmal einen Grund für so eine Hausdurchsuchung. Man hat auch einen Grund, Leute in U-Haft zu nehmen, ohne dass halt sowas wie Fluchtgefahr oder sowas besteht. Das sind alles die Möglichkeiten, die dieser Paragraph halt gibt. Und ist halt eher so dazu da, um ein Umfeld von einer Vereinigung halt oder einer angenommenen Vereinigung halt auszuspähen halt und da auch eher eine politische Gesinnung unter Strafe zu stellen als eine konkrete Handlung. Und jetzt gerade aktuell ist der ganze Paragraph nochmal und warum auch, glaube ich, diese Veranstaltung dann von der Rote Hilfe Ortsgruppe Erfurt am nächsten Dienstag hier in Erfurt ist, im Zuge von den großen Protesten gegen den Neonazi-Aufmarsch in Dresden. Ich habe es ja Anfang des Jahres halt den großen Aufschrei, weil da so eine Funkzellenüberwachung, die ganzen Daten von den Leuten, die sich an den Protesten beteiligt haben, erfolgt ist, auch aufgrund dieses Paragraphens, dem dieser ganzen Anti-Bewegung wird halt vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung zu sein, beziehungsweise terroristisch. Und da wird dann auch mal so ermittelt gegen die Leute, die irgendwie in dem Zusammenhang aufgetreten sind und da Aufrufe unterzeichnet haben oder Sachen angemeldet haben. Genau. Und aus diesem aktuellen Anlass gibt es halt auch eine Veranstaltungsreihe dazu. Also ich glaube, diese Veranstaltung findet nicht nur in Erfurt statt, sondern halt in mehreren anderen Städten halt auch. Zum Beispiel Jena war das, glaube ich, letzten Anfang des Monats, am 1. November. Also einiges zur Geschichte und zum Umfang des Paragraphen 129a und bestimmt auch zum Umgang damit. Also weil, wir haben es ja gehört, es gibt schon relativ viele Leute, die davon betroffen sind oder gegen die solche Verfahren angestrengt werden. Und wie sich Leute dann da zu verhalten können oder sollten, das kann man wahrscheinlich dann auch an diesem Abend erfahren. Oder man fragt bei der Rote Hilfe Ortsgruppe nach, die man unter rotehilfeerfurt.blogsport.de erreichen kann. Aber vielleicht so als Grundkonsens, was man so gelernt hat, vielleicht innerhalb der Jahre, die es den Paragraphen 129 schon gibt, nichts sagen, Aussage verweigern, Anna und Arthur halten's Maul und gegenüber den Ermittlungsbehörden. Ja, das geht auch auf diese Zeit zurück, als der 129 eingeführt wurde. Da war es eine große Kampagne, weil halt doch die, das Umfeld von so von der RAF damals halt unter Druck gesetzt wurde. Wie gesagt, es gibt halt weitreichende Ermittlungs dann Kompetenzen, die auf einmal da zur Verfügung stehen. Und da dann doch irgendwie keine Informationen rauszugeben über irgendwelche Zusammenhänge, das war dann das Anliegen dieser Kampagne der Anna und Arthur haltens Maul, was sich ja bis heute durchgesetzt hat auch irgendwie. Ja, und immer noch ein beliebter Spruch ist irgendwo. Genau, ein anderer Spruch aus der Zeit ist weg mit 129a. Das ist, glaube ich, vor allem so Ende der 80er irgendwie auch ein Thema gewesen und es hat eine Band WWK, Westerwaldkommando, in ein Lied gefasst, das wir aufgrund der Kürze der Zeit sogar einfach noch spielen können, weil es gerade mal 1,32 lang und dann haben wir noch kurz Zeit, über die Protokolle der Weisen von Zion zu sprechen. Ja, ein Lied, das aufrüttelt, wie dieses Thema auch aufrüttelnd ist und wahrscheinlich auch viele Leute schon bewegt hat und auf eine unangenehme Art und Weise wahrscheinlich auch, ohne dass sie es wollten. Wir kündigen zumindest noch schnell die nächsten Veranstaltungen an, weil es ist 3 Minuten vor unserem Ende der Sendezeit. Ja, die Zeit vergeht, Jule. Ups. Ja, nächste Woche am Mittwoch gibt es eine Veranstaltung zu den Protokollen der Weisen von Zion und zwar zum einen in der kleinen Synagoge, zum anderen in der offenen Arbeit, 19.30 Uhr jeweils und dazu seid ihr recht herzlich eingeladen und ich glaube, da erfahrt ihr dann auch wahrscheinlich schnell nochmal und geballter, als wir es jetzt in 2,5 Minuten nur noch leisten könnten, etwas über die Protokolle und was es sozusagen damit auf sich hat und warum die, obwohl sie inzwischen seit 90 Jahren widerlegt sind und bewiesen ist, dass es eine Fälschung ist, warum sie immer noch so eine große Sprengkraft haben und warum sie immer noch so bedeutend sind und so ein antisemitisches Pamphlet und warum, obwohl das kann man wahrscheinlich nicht erklären, warum Leute allen Ernstes auf der Buchmesse auf einer arabischen Buchmesse behaupten, dass da die Juden das ja alles unterdrücken würden und die Leute vor den Informationen fernhalten würden Und dann auf die Nachfrage, ja, verkauft sich das Buch gut? Ja, ja, das verkauft sich super, so. Fragen sich, wo haben die Juden denn ihre Macht, wenn sie es nicht mal schaffen, das Buch wegzudrücken, so. Naja, das ist wahrscheinlich irgendwas, worüber man dann im Anschluss reden kann. 23.11. offene Arbeit Erfurt an der Heiligen Straße oder in der kleinen Synagoge an der Stadtmünze. Und noch eine Veranstaltung am 19.11. gibt es ab 10 Uhr einen Rundgang Frauen in NS mit der Stadtrundgangsgruppe Erfurt im Nationalsozialismus. Treffpunkt ist der Fischmarkt. Und außerdem an diesem Abend, wir haben es vorhin schon mal gesagt, 19 Uhr mit der Antifa treffen und gemütlich schnacken. Und über 5 Jahre Antifa in Erfurt und Perspektiven wie weiter, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Großes Antifa-Meeting. Ja, irgend sowas. Da gibt es ja wahrscheinlich auch einiges zu bereden, was da gelaufen ist die letzten Jahre. Und muss man mal gucken, ob das spannend wird oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Möglichkeit, um sich irgendwie zu organisieren und vielleicht auch so im Rahmen dieser ganzen 129-Debatten oder dieser VS-Debatten und diese ganzen Geschichten, also VS im Sinne von Verfassungsschutz, da sich vielleicht zusammenzuschließen und irgendwas dagegen zu machen mit anderen Leuten. Im Hintergrund sind The Clash. Und wir sind raus. Und wir sind raus. Police and the Thieves. Wir sagen auf Wiederhören bis in 2 Wochen. Und wir sehen uns ja vielleicht auch auf einer der von uns heute im Lauf der ganzen Sendung angekündigten Veranstaltung. Tschüss.